Kopf, denn Entwicklungshilfe muss sein. Bildungskrieg dort, ohne uns schon lange keine mehr rein. Auch der Arztkirchen auf Jamaika hat mir gut getan. Ich schaute mir das Regierungsbüro und die Menschen an. Euer Helmut Kohl! Lass die Reise, lass dich nicht auf unsere Kosten amüsieren.